glitschern. Make-up raufklatschen, bis die Fresse glitzert. Einen reindübeln, weil im Club ist zu teuer. Freitag ist Seitag, gib mal Feuer. Genau zwei Pobacken, alles was man braucht. Und die kann man auch shaken, ohne Kleidchen und hohe Hacken. Wir tragen Nikes und so ne Sachen. Trinken Weinchen zum Einstieg, bereit für ne große Nacht. Reicht mit dem Vorglühen, ab auf die Straße. Lustige Trophys und Juppie-Visagen. Jetzt erstmal zu spät, die dann saufen wir Bier. Die Straßen sind voll, genauso wie wir. Im Bus werden Jungs ohne Grund vermöbelt. Was pöbeln, du Hund? Deine Mutter pöbelt. Oranienstraße, noch ein Whisky-Schluck. Dann im Einkaufswagen in Richtung Club. Scheiß auf die Arbeit, scheiß auf dein Chef. Wir gehen feiern, brauchen kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir dein Bier. Die Nacht ist jung, denn es ist grad mal um vier. Ich geh heute mit meinen Fotzen in Club. Wir kommen rein und jedes Opfer hier guckt. Dieser Scheiß fickt deine Boxen kaputt, denn ich bin heute mit meinen Fotzen im Club. Ich steh an der Bar, todesbesoffen, Flasche gereckt, Hosenstall offen. Ey, gib mir deine Kohle, du Trottel. Sixten, deine neue Droge der Woche. Ihr seid Opfer, deshalb guckst du auch so viel. Du bist langsam wieder hässlich, also hol ich noch ein Bier bei der Barfotze. Sie ist voll am Start, trotzdem ist sie nicht begeistert, dass sie Nura vor die Bar kommt. Ja, aber da war du, hast einen Arsch wie ne Kuh. Keine andere hat so ein Anker-Tattoo. Du und deine Atzen, krass auf Anabolika. Ich und meine Fotzen bleiben lieber Alkoholiker. Du willst ihn über drei Ecken reinstecken? Nein, lass mal sein, wir sind high-end. Bitch, move, wenn du nicht sofort für uns Platz machst. Rupel, denn wir tanzen heute die ganze Nacht lang. Scheiß auf die Arbeit, scheiß auf dein Chef. Wir gehen feiern, brauchen kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir dein Bier. Die Nacht ist jung, denn es ist grad mal um vier. Ich geh heute mit meinen Fotzen in den Club. Wir kommen rein und jedes Opfer hier kommt.